Abschnitt 67 von Interessante Kriminalprozesse Teil 2. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Ricarda Detmold. Interessante Kriminalprozesse Teil 2 von Hugo Friedländer. Abschnitt 67. Teil 2 – Der Club der Harmlosen. Der Angeklagte von Schachtmeier, der alsdann vernommen wurde, sagte auf Befragen des Vorsitzenden, er sei der Sohn eines Eisenbahnassistenten, der kein Vermögen gehabt habe. Im Jahre 1893 sei ihm ein Legat von 30.000 Mark zugefallen. Schon als er Lehrling in einem Bankgeschäft war, habe er mit großem Glück an der Börse spekuliert. Er habe sich an einem Fuhrgeschäft als stiller Sozius mit 18.000 Mark beteiligt. Herrn von Kröcher kenne er von seiner Militärdienstzeit her. Er bestreite, übermäßigen Aufwand getrieben zu haben, seine sogenannte luxuriöse Einrichtung sei von Markiewicz auf Abzahlung entnommen und erst zum kleinen Teil bezahlt. Wenn er die Bilanz seiner fünfvierteljährigen Spieltätigkeit ziehe, so ergebe sich ein Plus von vielleicht 15.000 Mark. Anfänglich habe er mit Unglück, später mit viel Glück gespielt. In Aachen habe er von Kröcher, den er damals mit einer gewissen ehrfurchtsvollen Hochachtung, wie sie einem militärischen Vorgesetzten zukomme, behandelt und mit diesem Herrn Wolf und Boncar zum ersten Male in seinem Leben Baccarat gespielt. Er habe Wolf für einen Gentleman gehalten, wie alle übrigen, die mit ihm zu tun hatten. Die Behauptung, dass von Kröcher ihm von Wiesbaden telegrafiert habe, Anschuss in Sicht sei pure Erfindung. In Aachen habe er selbst 400 Mark verloren. Er sei dann in die Spielerkreise hineingeraten, habe aber immer in bescheidenen Grenzen gespielt. Was Herrn Wolf betrifft, so seien auch noch nach dem Artikel des Berliner Tageblattes fast alle beteiligten Personen der Ansicht gewesen, dass dieser unmöglich der vom Tageblatt gemeinte Schwindler und Gauner sein könne. Vorsitzender: Nun, Angeklagter von Kaiser, sagen Sie einmal, was war die Veranlassung zur Begründung des Clubs der Harmlosen? Angeklagter: Der Hauptgrund war, dass die besten Elemente der Spielgesellschaft nicht mehr mit Herrn Dr. Kornblum bei Hecht zusammentreffen wollten. Von Herrn Dr. Kornblum wurden so widerwärtige, ekelhafte Geschichten erzählt, dass niemand mit ihm mehr zu tun haben und am wenigsten sich von ihm terrorisieren lassen wollte. Mit Herrn Wolf bin ich nicht in andere Berührung gekommen wie die übrigen Spieler. Er wurde mir im Ramsch einmal vorgestellt. Ich habe aber außerhalb des Spielzimmers niemals mit ihm verkehrt. Eine besondere Formalität hat bei der Begründung des neuen Clubs nicht stattgefunden. Die Statuten, die ich gewissermaßen aus Spielerei angefertigt hatte, sind niemals praktisch in Anwendung gekommen. In allen Spielkreisen ist es Mode, dass jeder Spieler etwas in die Pinke zahlen muss. So ist es auch bei diesem Club gewesen. Wer 100 Mark Eintritt bezahlt hatte, musste bei Beginn der Spielabende 10 Mark in die Pinke zahlen, wer keinen Eintritt bezahlt hatte, 30 Mark. Doch durfte dies nur zweimal geschehen. Vorsitzender: Sie sollen aber dem Wolf besondere Erleichterungen gewährt und ihn ohne Bezahlung des Eintrittsgeldes zugelassen haben. Angeklagter von Kaiser: Das bestreite ich. Angeklagter von Kröcher: Herr Wolf hatte beim Eröffnungsdiner die Bank gehalten und uns die Hälfte des Ertrages überwiesen. Vorsitzender: Das ist doch gerade auffallend. Angeklagter von Kaiser: Niemand der Beteiligten, selbst nicht Herr von Gali, der der eifrigste Spieler in ganz Europa ist, hat dies auffallend gefunden. Nur dem Kriminalkommissar von Manteuffel war dies vorbehalten. Im Übrigen war damals Graf Königsmark der Träger des Clubs. Vorsitzender: Was wurde denn nun aus der Pinke bezahlt? Angeklagter: Wir hatten doch allabendlich sehr große Ausgaben an Mieten und sonstigen Spesen, Sekt, Rotwein, Selterwasser und so weiter. Angeklagter von Kröcher: Es wurden abends immer circa 20 Flaschen Sekt getrunken. Angeklagter von Kaiser unterbrechend: Oh, viel mehr, Herr Baron Rekum trank allein 5 Flaschen. Im weiteren Verlaufe seiner Aussage behauptete von Kaiser, dass es nicht wahr sei, wenn die Anklage es so darstelle, als ob die Herren Graf Königsmark, Graf Egloffstein und von Cusero gleich nach dem Eröffnungsdiner aus dem Club wieder ausgeschieden seien. Graf Iglov Stein sei der Kassierer des Clubs gewesen und da sich bezüglich einer Summe von 4000 Mark Unregelmäßigkeiten ergeben hatten, sei ihm gesagt worden, dass er sich vom Club fernhalten solle. Von Cusero sei wegen anderer Dinge nach Amerika gegangen. Sämtliche Angeklagten behaupteten im weiteren Verlauf, entgegen der Anklage, dass sie als Bankhalter fast nie die Karten anders als vom Block gezogen haben. Ferner behaupteten die Angeklagten übereinstimmend, dass die ganze Art der Einladungen zum Club an 500 Personen auf Herrn Grafen Königsmark zurückzuführen sei. Vorsitzender: Auffallend ist es, dass zu den Spielen Karten in Frankfurt bestellt wurden, und zwar auf Anraten Wolfs. Angeklagter von Kröcher: Das ist in absolut unverdächtiger Weise geschehen. Auch die Karten waren ganz unverdächtig. Freilich, nach den Theorien, die Herr von Manteuffel vertritt, müsste jede Karte eine Bauernfängerkarte sein. Vorsitzender: Angeklagter von Kaiser: Wer hat dem Club den Namen gegeben? Angeklagter: Um einen Club handelte es sich eigentlich gar nicht und deshalb hat er auch nie einen Namen getragen. In den Vorverhandlungen hat Herr von Zedlitz einmal aus Scherz den Namen der Harmlosen gebraucht. Die Anwendung dieses Namens auf den Club ist eine Erfindung des Berliner Tageblattes. Vorsitzender: Herr von Zedlitz hat einmal einen kleinen Vers auf Sie gemacht, der immerhin interessant ist. Er lautete in seinen ersten Zeilen: Ich bin der Herr von Kaiser, man nennt mich den Verreiser. Von Frankfurt komme ich öfters her, ich habe Schneid wie keiner mehr. Ich halte jeden Coup, juhe, als Pointeur und als Bankier. Und wenn die Sache schief mal geht, dann wird der Reiz dadurch erhöht. Nur keine Angst davon nach Neune, ich komm doch wieder auf die Beine. Allgemeine Heiterkeit. Angeklagter: Das war ein Scherzvers, den ich selbst zu den Akten eingereicht habe, denn er war zu einer Zeit geschrieben, als ich gerade ganz bedeutende Spielverluste gehabt habe. Der Angeklagte von Kaiser bestritt im Weiteren entschieden die Behauptung, dass er besonders rigoros im Spiele gewesen sei. Er habe sich von dem Gros der Mitglieder in keiner Weise unterschieden, weder bezüglich der Promptheit seiner eigenen Zahlungen noch bezüglich der Zahlungsbedingungen, die er im Falle des Gewinnes anderen Mitspielern auferlegte. In einer längeren Erörterung über die Spielregeln beim Baccarat behauptete von Kaiser, dass dabei durchaus die feststehenden Spielregeln befolgt worden seien. Die gegenteiligen Behauptungen seien nur der orientalischen Fantasie des Dr. Kornblum entsprungen. Richtig sei es, dass er nicht zu viel Geld vor sich auf dem Tisch liegen ließ, das tun aber auch sehr viele andere Spieler nicht und das beruhe eben auf persönlicher Gewohnheit. Entschieden müsse er bestreiten, dass er und Herr von Kröcher immer eng mit Herrn Wolf zusammengesessen und mit ihm Bank gehalten haben. Ebenso wie er haben auch zahlreiche andere Mitspieler in ganz gleicher Weise mit Herrn Wolf zusammengespielt. Schon die Tatsache, dass sie oft auch nur gegen Wolf spielten, beweise doch, dass sie nicht mit ihm gemeinschaftliche Sache gemacht haben können. Denn Leute, die unter einer Decke stecken, werden sich doch nicht gegenseitig das Geld abnehmen. Vorsitzender: Es wird aber behauptet, dass sie das nur getan haben, um den anderen Mut zu machen. Angeklagter: Das ist natürlich grundfalsch. Der Angeklagte von Kaiser machte ferner mit großem Nachdruck darauf aufmerksam, dass er in den Artikeln des Berliner Tageblattes nicht ein einziges Mal genannt worden sei. Gegen ihn habe tatsächlich nicht das Geringste vorgelegen und er begreife absolut nicht, wie es möglich war, ihn in Haft zu nehmen. Verteidiger Rechtsanwalt Dr. Schachtel: Über der Verhaftung des Herrn von Kaiser liegt in der Tat ein sonderbares Dunkel. Alle in Betracht kommenden Stellen haben sich gegen die Verhaftung erklärt und doch ist sie erfolgt. Ich werde später durch Herrn von Manteuffel bestätigen lassen, dass auch dieser durchaus die Ansicht vertreten hat, gegen Herrn von Kaiser liegt nichts vor, was eine Verhaftung rechtfertigen könnte. In sehr ausführlicher, nachdrücklichster und teilweise erregter Ausführung legte Angeklagter von Kaiser dar, wie er und mit wem er gespielt habe und betonte immer wieder, es sei nach all den tatsächlich vorhandenen gewesenen Umständen gänzlich ausgeschlossen, dass er ein gewerbsmäßiger Glücksspieler oder gar ein Falschspieler sei. Diese Unterstellung sei geradezu unerhört, sie sei eine Erfindung des Herrn Kornblum, der darauf ausging, durch die Artikel des Berliner Tageblattes ihn und seine Mitangeklagten zu vernichten. Es sei eine entschiedene Unwahrheit, dass er mit Falschspielern eine unanständige Verbindung unterhalten haben könne. Niemand, der ihn kenne, habe gewagt, einen solchen Verdacht gegen ihn zu schleudern. Er wisse überhaupt gar nicht, was er zu solcher Beschuldigung sagen solle, denn es lasse sich doch nicht von der Hand weisen, dass er eine lange Liste von Personen vorlegen könne, an die er sämtlich große Summen verloren habe. Auch das ganze Verhalten des Herrn von Manteuffel kurz vor seiner Verhaftung habe ihm keinen Zweifel darüber gelassen, dass er nicht eine solche böse Meinung von ihm hatte. Er könne sich heute noch gar nicht vorstellen, wie seine Verhaftung überhaupt zustande gekommen sei. Er behaupte mit aller Entschiedenheit, dass Herr von Manteuffel von Herrn Dr. Kornblum und Herrn Mörs planmäßig getäuscht worden sei. Tatsächlich habe keine der im Vorverfahren befragten Personen eine derartige schnöde Verdächtigung gegen ihn ausgesprochen. Charakteristisch sei doch auch Folgendes. Als der erste Artikel im Tageblatt erschienen sei, habe Dr. Leipziger im kleinen Journal auf ihre Bitten eine kleine Notiz aufgenommen, in welcher die Persönlichkeit des Dr. Kornblum gekennzeichnet wurde. Darauf habe Herr von Manteuffel Herrn Dr. Leipziger eine Karte geschickt und ihn bewegen wollen, gegen den kleinen Doktor nicht vorzugehen, da dies ein hochachtbarer Herr sei. Wenn Herr von Manteuffel dem Reserveleutnant von Kröcher nicht glaubte, dagegen Herrn Kornblum vollen Glauben schenkte, so sei das doch etwas eigenartig und zeige, dass von Manteuffel wohl ohne Zweifel seine Pflicht erfüllen zu müssen glaubte, sich aber von Dr. Kornblum gründlich habe täuschen lassen. Vorsitzender: Nun lassen wir Dr. Kornblum beiseite, er ist ja nicht hier. Verteidiger Justizrat Dr. Sellow: Wir haben aber ein großes Interesse an der Persönlichkeit des Dr. Kornblum. Vorsitzender: Wenn jedoch andere Zeugen auch noch kommen, die dasselbe behaupten wie Dr. Kornblum? Angeklagter von Kaiser erregt dazwischenrufend: Das wird und kann kein einziger Zeuge. Justizrat Dr. Sellow: Uns ist sehr wichtig, das Milieu der Gegnerschaft der Angeklagten sofort zu kennzeichnen und vor allem Herrn Kornblum, der durch seine Entfernung ins Ausland sich schon selbst gekennzeichnet hat. Der Angeklagte von Kaiser verteidigte sich noch weiter gegen den Vorwurf des Falschspiels. Er erzählte, dass er eines Abends aus den Amorsälen mit einem Leutnant von Schulz und dem Leutnant von Schrader nach seiner Wohnung gefahren sei und dort gespielt habe. Zuerst habe er Glück gehabt, Schulz sei ihm 1400 Mark schuldig gewesen, nachdem er an ihn schon sein bares Geld in Höhe von 1400 Mark verloren hatte. Als aber das Spiel zu Ende war, hatte Herr von Schulz nicht nur seinen Verlust wieder eingebracht, sondern noch weitere 1800 Mark von ihm gewonnen, die er auch in barem Gelde bezahlt bekommen habe. In seiner Wohnung habe er mit Clubkarten gespielt. Wenn er mit diesen Karten Manipulationen unlauterer Art hätte ausführen können, dann würde er doch nicht verloren haben. Vorsitzender: Sie scheinen mit dem Leutnant von Schrader intim verkehrt zu haben. Es liegt hier eine Karte Schraders des Inhalts vor. Hoffentlich ist dein Schuss in gutem Gange. Da ich nun heute furchtbar zahlen muss, zahlst du vielleicht an Mörs 400 Mark, denn du bist ja in der Lage, ihn besser abzuschießen als ich. Angeklagter: Besonderer Verkehr hat zwischen mir und Schrader nicht bestanden. Schrader wollte mich zur Übernahme von 400 Mark an Mörs bewegen. Vorsitzender: Was soll das heißen, dass Sie Mörs besser abschießen können? Angeklagter von Kaiser: Herr von Schrader war in Wesel, ich und Herr Mörs in Berlin. Schrader konnte also nicht mit Mörs zusammenkommen. Auch der Angeklagte von Schachtmeier trat mit Lebhaftigkeit dem Gedanken entgegen, als ob er und seine Mitangeklagten ein falsches Spiel getrieben haben könnten und als ob dies unter den begleitenden Umständen überhaupt möglich gewesen wäre. Geradezu absurd sei die Vermutung, dass sie sich Karten aus Frankfurt am Main bestellt hätten, die die Möglichkeit des Erkennens offen ließen. Verteidiger Rechtsanwalt Dr. Pinkus: Sehr wichtig sei es, dass auch in diesem Club wie in allen Clubs die gebrauchten Karten sofort den Kellnern überlassen wurden. Das würde doch unmöglich geschehen sein, wenn die Karten irgendwelche Kennzeichen gehabt hätten. Vorsitzender: Das Falschspielen kann auch auf andere Weise geschehen als mit Hilfe erkennbarer Karten, beispielsweise durch Zeichengeben von Person zu Person. Rechtsanwalt Dr. Pinkus: Das war doch unmöglich, da es sich um gewiegte Spieler handelte, die gegenseitig aufeinander achteten. Vorsitzender. Darum wurde ja der Name Club der Harmlosen gewählt, weil die Mitspieler so harmlos waren, solche Zeichen nicht zu merken. Rechtsanwalt Dr. Schachtel. Aber Herr Vorsitzender, die bekanntesten Jurarten, die wir in Berlin haben, wie Herr von Rekum, Graf Königsmark und so weiter, sollen so etwas nicht gemerkt haben, das wäre doch zu viel Harmlosigkeit. Justizrat Dr. Sello. Wenn der Gerichtshof auch der durch den Vorsitzenden bekundeten Ansicht ist, so wird die Verteidigung in der bedauerlichen Lage sein, die Verhandlung weit auszudehnen, denn sie wird beantragen müssen, sämtliche Herren, die mit den Angeklagten im Laufe der letzten Jahre gespielt haben, als Zeugen zu laden. Angeklagter von Kaiser. Als er eines Abends nach Hause gekommen war, habe er zwei Karten von Herrn von Manteuffel vorgefunden. Er habe diesen dann in seiner Wohnung aufgesucht und von ihm die Mitteilung erhalten, dass er von ihm in Haft genommen werden sollte. Die sofortige Verhaftung sei aber noch unterblieben, man sei vielmehr gemeinschaftlich zu dem Untersuchungsrichter Landgerichtsrat Herr M. gegangen, habe diesen aber in seiner Wohnung nicht angetroffen. Sie seien alsdann nach dem Kriminalgerichtsgebäude gegangen, wo man den Untersuchungsrichter aber auch nicht antraf. Herr von Manteuffel erklärte darauf, dass es ihm überlassen sei, die Verhaftung so vorzunehmen, wie er es für angemessen erachtete. Beide seien dann zum Souper in die Eggebrechtsche Weinstube gegangen. Alsdann sei er ruhig nach Hause gegangen, habe dort unbehelligt die Nacht zugebracht und die Verhaftung sei erst am nächsten Morgen erfolgt. Er habe also ganz genau gewusst, dass er verhaftet werden würde. Wenn er ein schlechtes Gewissen gehabt hätte, würde er sehr leicht sein Geld zusammenraffen und ins Ausland haben reisen können. Justizrat Dr. Sello, das ist doch in der Tat höchst wichtig. Angeklagter von Kröcher trat den Ausführungen von Kaisers bei. Auch ihm sei bekannt gewesen, dass seine Verhaftung bevorstand, und es wäre doch seltsam, wenn er dann nicht die Gelegenheit wahrgenommen hätte, dahin zu gehen, wohin sein angeblicher Komplize Wolf schon gegangen war. Von Kröcher beklagte sich im Weiteren lebhaft über das Verhalten des Herrn von Manteuffel. Dieser habe schlechte Aussprengungen über die Angeklagten in der Presse nicht verhindert, was doch seine Pflicht als Beamter gewesen wäre. Er habe, wie wohl die Beweisaufnahme ergeben werde, bei der Vernehmung von Zeugen sich etwas eigentümlich gestellt. Er habe ihm und den anderen wiederholt Fallen zu stellen gesucht und einen gegen den anderen angeschwärzt. Auf Befragen des Rechtsanwalts Dr. Schachtel erklärte Angeklagter von Kröcher, dass er, um die Sache von vornherein aufzuklären, Herrn von Manteuffel als alten Kameraden und Mitglied eines Ehrenrats aufgesucht habe. Herr von Manteuffel habe aber die Gelegenheit benutzt, um ihn auszuhorchen. Rechtsanwalt Dr. Schachtel, haben Sie Herrn von Manteuffel als Kriminalkommissar oder als Ehrenrat aufgesucht? Angeklagter von Kröcher, in der Hauptsache als Ehrenrat, freilich auch, weil er als Kriminalkommissar in Spielerangelegenheiten bewandert war. Ich habe noch hinzuzufügen, Herr von Manteuffel wollte in mir den Eindruck erwecken, dass Herr von Kaiser über mich schlecht gesprochen habe. Ich durchschaute aber Herrn von Manteuffel, da ich keine Ursache hatte, Herrn von Kaiser zu misstrauen. Angeklagter von Kaiser. Genau dasselbe Spiel hat Herr von Manteuffel mir gegenüber getrieben. Er hat sich aber nicht nur damit begnügt, Bekannte von mir anzuschwärzen, sondern er hat auch hochgestellte preußische Generale verdächtigt. Oberstaatsanwalt Dr. Isenbiel. Herr von Kröcher, warum haben Sie sich nicht an den Vorsitzenden Ihres Ehrenrats gewandt? Angeklagter. Man geht nicht gern gleich zu einem alten Oberst, sondern wendet sich lieber an einen jüngeren Kameraden. Hierauf wurde der erste Artikel des Berliner Tageblattes verlesen. Oberstaatsanwalt Dr. Isenbiel beantragte, dem Angeklagten von Kröcher Gelegenheit zu geben, sich über den Inhalt dieses Artikels zu äußern. Von Kröcher und von Kaiser behaupteten, dass der Artikel viele Unwahrheiten enthalte. Es habe niemand der Spielenden je 120.000 Mark in einer Nacht verloren. Es sei nicht höher gespielt worden als üblich. Von Kaiser trat namentlich der Behauptung entgegen, dass ein Herr von Gali eine kolossale Summe verloren habe. Dieser Herr sei mit einem angeblichen Marquis Chalancourt, der aber tatsächlich ein Marqueur aus dem Orte Chalancourt gewesen sei, nach Ostende gereist, wo beide dem Freiherrn von Rekum 40.000 Mark abgewonnen hätten. Um diesen Verlust wieder einzutreiben, habe von Rekum Herrn von Gali in den Club der Harmlosen eingeführt. Wenn letzterer bei diesem Bestreben hineingefallen sei und noch größere Verluste erlitten habe, so sei ihm nur recht geschehen. Herr von Gali habe eine eigentümliche Art gehabt, die Karten mit einem Kniff zu versehen. Die Verteidiger betonten wiederholt, dass die Staatsanwaltschaft für geeignetere Sachverständige hätte sorgen müssen. Oberstaatsanwalt Dr. Isenbiel: Die Anklagebehörde habe nach dieser Richtung ihre volle Pflicht getan, sie habe sich an den Vorstand des Union-Clubs gewendet, aber den Bescheid erhalten, dass man mit einem Sachverständigen nicht aufwarten könne, da im Union-Club überhaupt nicht gespielt werde. Da habe man sich denn auf den Kriminalkommissar von Manteuffel, einen auf dem Gebiete des Glücksspiels besonders erfahrenen Beamten, berufen. Rechtsanwalt Dr. Schachtel wendete ein, dass Herr von Manteuffel schon deshalb nicht als Sachverständiger werde fungieren können, weil er als Kriminalkommissar in der Sache tätig gewesen sei. Rechtsanwalt Dr. Pinkus schlug vor, die Vorsitzenden des Turfclubs, Dr. Hartogensis und Graf Hahn Basedow, als Sachverständige über das Wesen des Baccarats zu vernehmen. Der Angeklagte von Kaiser suchte durch längere Ausführungen zu beweisen, dass Herr von Manteuffel von vornherein von falschen Voraussetzungen ausgegangen sei. Dieser Herr möge ein vorzüglicher Kriminalist für Bauernfänger, Buchmacher und Bäckergesellen sein, aber in den Kreisen, in denen er, der Angeklagte, verkehrt habe, sei Herr von Manteuffel nicht heimisch. Er, Angeklagter, habe in den 4 Jahren, in denen er spiele, mit allen möglichen Personen, vom Prinzen von Wales bis zum Dr. Kornblum herunter, gespielt, aber solche Personen, wie sie Herr von Manteuffel im Auge habe, seien nicht in dieser Gesellschaft gewesen. Herr von Manteuffel verstehe von diesen Dingen herzlich wenig, es sei sonderbar, dass er die Rolle eines Sachverständigen spielen könne. Vorsitzender: In einem ähnlichen Prozess, der vor wenigen Tagen hier stattgefunden, ist Herr von Manteuffel gleichfalls als Sachverständiger vernommen worden, weil er eben in diesen Dingen versiert ist. Rechtsanwalt Dr. Schachtel: Gerade in jenem Prozess ist Herr von Manteuffel als Sachverständiger abgelehnt und es ist auf andere Sachverständige zurückgegriffen worden. Wenn übrigens die Sachverständigen aus den Turfkreisen nicht kommen sollten, würde er den Vorschlag machen, einen anderen Sachverständigen zu vernehmen, vielleicht einen rechtsverständigen Kollegen, der hier und da einmal ein Jeu macht. Heiterkeit. Der Gerichtshof beschloss, Herrn von Hahn Basedow und Herrn Dr. Hartogensis als Sachverständige zu laden. Hierauf wurde Bücherrevisor Reuter über die Konten vernommen, die von Kröcher bei der Deutschen Bank hatte. Über die Einzahlungen und Auszahlungen gab von Kröcher eingehend Auskunft. Die Konten schlossen mit einem Saldo von 3.540 Mark ab. Der Sachverständige gab ferner Auskunft über die Abrechnungen, die der Union-Club bezüglich des Rennpferdes Hagelschlag mit dem Angeklagten von Kröcher gehabt hat, sowie über die Abrechnungen der Deutschen Bank mit Herrn von Kaiser und Herrn von Kröcher über die Gelder des harmlosen Clubs, die zumeist aus den Erträgnissen der Pinke bestanden. Rechtsanwalt Dr. Schwind stellte über Einzelheiten dieser Ein- und Auszahlungen mehrere Anträge, die dem Sachverständigen zur Erledigung überwiesen wurden. Oberstaatsanwalt Dr. Isenbiel: Nachdem der vorgeschlagene Sachverständige von Arnim das Erscheinen abgelehnt hat, auch die telefonisch angestellten Versuche, Herrn von Hahn und den Baron Hartogensis als Sachverständige über Spielüsancen zur Stelle zu schaffen, vergeblich gewesen sind, gebe ich der Verteidigung anheim, einen Sachverständigen zu benennen. Von den Verteidigern wurde nochmals darauf hingewiesen, es wäre in diesem Falle ein nobile Officium, dass die Staatsanwaltschaft sich die Mühe gebe, aus der von der Verteidigung überreichten Vorschlagsliste von etwa 12 Personen einen geeigneten Sachverständigen auszuwählen. Die Angeklagten können den Kriminalkommissar von Manteuffel unter keinen Umständen als Sachverständigen annehmen, dieser sei als Polizeibeamter in der Sache tätig gewesen. Er sei der Sachverständige des Staatsanwalts und nach Ansicht der Angeklagten auch nicht fähig, über Dinge, die er weder beruflich noch sonst näher kennenzulernen Gelegenheit hatte, ein Gutachten abzugeben. Oberstaatsanwalt Dr. Isenbiel: Es sei das gute Recht der Verteidigung, Herrn von Manteuffel abzulehnen, sie müsse dann aber doch einen anderen Sachverständigen benennen. Die Anklage habe einen solchen nicht weiter nötig, da sie der Ansicht sei, dass fast jeder Zeuge Sachverständiger sei. Rechtsanwalt Dr. Schwind schlug vor, ein im Zuschauerraum anwesendes Mitglied des Turfclubs als Sachverständigen zu vernehmen. Dieser erklärte sich auf Befragen des Vorsitzenden außerstande, ein Gutachten abzugeben. Angeklagter von Kaiser: Er lege in erster Linie das größte Gewicht auf das Gutachten einiger Offiziere. Da es aber doch nicht gut angängig sei, diese Herren hier als Gutachter in einem Spielerprozesse vorzuladen, so würde es wertvoll für ihn sein, wenn der Leutnant der Reserve Graf Reventlow als Sachverständiger vorgeladen würde. Der Gerichtshof beschloss die Vorladung. Herr von Manteuffel soll in Gegenwart des Grafen Reventlow vernommen werden. Als Zeuge wurde alsdann Kaufmann Kleinschmidt vernommen. Er habe sich an dem Holzsägewerk des Herrn von Kröcher mit etwa 100.000 Mark beteiligen wollen. Er hatte bereits 80.000 Mark eingezahlt, die Verbindung sei aber schließlich nicht zustande gekommen, weil Herr von Kröcher durch Einflüsterungen Dritter veranlasst worden sei, zu seinem eigenen Schaden den Vertrag zu lösen. Der Vertrag sei ein durchaus ernst gemeinter gewesen. Herr von Kröcher war auch sehr eifrig bestrebt, durch den Eintritt in das Geschäft sich einen ernsten Lebensberuf zu schaffen. Die Chancen des Jahresverdienstes für Herrn von Kröcher würden sich auf etwa 48.000 Mark gestellt haben. Rechtsanwalt Dr. Schwind: Herr von Kröcher hat nachher sehr bedauert, dass er den ungünstigen Einflüsterungen Gehör geschenkt habe. Rendant des Unionclubs Michaels bekundete, er habe aus den Büchern festgestellt, dass die Pferde Hagelschlag, Ilse und Bevormundung, an denen Herr von Kröcher als Besitzer bzw. Vertreter des Besitzers interessiert war, im Jahre 1897 12.151 Mark gewonnen habe. Darauf habe er 5.729 Mark bar erhoben. Hagelschlag habe allein etwa 9.000 Mark gewonnen. Die Unkosten für alle drei Pferde betrugen 5.078 Mark. Angeklagter von Kröcher: Die Unkosten entfielen in erster Linie auf die beiden Pferde, die ihm nicht gehörten. Wie viel er durch die Pferde mit Wetten auf Hagelschlag oder durch Rennpreise verdient habe, könne er nicht genau sagen. Er sei ein leichtsinniger Mensch gewesen und habe das, was er auf den Rennplätzen eingeheimst, abends sehr schnell wieder im Spiel in den Wind geschlagen. Aus der Vernehmung des Trainers Bier, der den Hagelschlag gekauft und für von Kröcher trainiert hatte, wurde festgestellt, dass Herrn von Kröcher aus dem Rennen der drei Pferde etwa 17.000 Mark zugeflossen seien, darunter etwa 9.000 Mark aus Wetten und 8.000 Mark als Rennpreise. Der folgende Zeuge Adolf Meyer bekundete: Er sei vom 16. Oktober 1898 bis 13. Januar 1899 Kammerdiener des Angeklagten von Kröcher gewesen. Herr von Kröcher bewohnte damals ein Zimmer im Zentralhotel. Er sei dann mit Herrn von Kröcher nach Wiesbaden gereist. In dem Koffer des von Kröcher haben sich zwei gewöhnliche Spielekarten befunden. Unwahr sei es, dass auch ein Roulette darin gewesen sei. Seine entgegengesetzte Aussage bei seiner früheren Vernehmung müsse entschieden auf einem Irrtum des Protokollanten beruhen. Er habe auch die Reise nach Monte Carlo mitgemacht, wisse aber nicht, dass von Kröcher dort viel gespielt habe. Er wisse auch, dass von Kröcher nach seiner Rückkehr nach Berlin das Verhältnis mit Fräulein Lona Kussinger gehabt habe. Von Kröcher habe mit dieser in der Friedrich-Wilhelm-Straße 6 eine aus 7 bis 8 Pièces bestehende Wohnung gehabt, die nicht übermäßig üppig ausgestattet gewesen sei. Er wisse auch nichts von den angeblich kostbaren Geschenken, die von Kröcher dem Fräulein Kussinger gemacht haben soll. Vorsitzender: Sie haben es doch aber früher gesagt. Zeuge: Nein, das habe ich nicht gesagt. Im Gegenteil, ich habe gefunden, dass Herr von Kröcher mit Fräulein Kussinger sehr einfach lebte. Wenigstens haben meine früheren Herren viel größere Summen für ihre Damen ausgegeben. Heiterkeit. Der Zeuge, der verneinte, Herrn Wolf gekannt zu haben, wurde auch darüber befragt, ob ihm bekannt sei, unter welchen Umständen und aus welchem Grunde der Clubdiener Montagny ebenso schnell aus Berlin verschwunden sei wie Wolf. Zeuge, er wisse nur, dass Montagny Reisegeld erhalten habe, um in seine Heimat zu reisen. Angeklagter von Kaiser. Montagny war nach dem Erscheinen des ersten Artikels brotlos geworden und wandte sich an die Vorstandsmitglieder mit der Frage, was nun nach dem Auffliegen des Clubs mit ihm werden sollte. Er habe Aussicht gehabt, Maître eines der ersten Hotels in Genua zu werden und habe ein ziemlich hohes Abstandsgeld beansprucht. Bewilligt seien ihm schließlich 650 Mark, wovon 550 Mark für von ihm gemachte Auslagen entfielen und 80 bis 100 Mark eine Abfindung darstellten. Montagny sei danach mehrere Tage in Berlin gewesen und nicht verschwunden, sondern ganz langsam von Berlin nach seinem neuen Bestimmungsort Genua abgereist. Wie würde denn ein Kellner, der da weiß, dass die Herren, wie die Anklage fälschlich behaupte, 100.000 Mark im Spiele gewonnen haben, sich mit 80 Mark begnügen? Oberstaatsanwalt, warum sind denn die Quittungen des Montagny vernichtet worden? Angeklagter von Schachtmeier, er habe sie nach Auflösung des Clubs mit vielen anderen Rechnungen verbrannt. Angeklagter von Kaiser, es sei falsch, dass Herr Montagny schon am 19. Dezember abgereist sei, und es sei ebenso falsch, dass er dem Montagny Geld zur Flucht gegeben habe. Montagny habe sich eben aus Berlin entfernt, das habe Herr Kornblum doch auch getan. Auf seine Veranlassung und mit Unterstützung seiner Mutter habe seinerzeit Herr Rechtsanwalt Dr. Schachtel eine Reise nach Genua unternommen. Dr. Schachtel habe dort Montagny selbstverständlich angetroffen und versucht, ihn zur Stelle zu schaffen. Er habe eine eidesstattliche Versicherung des Montagny erhalten und es sei unbegreiflich, dass Montagny nicht als Zeuge vernommen sei. Dr. Schachtel bestätigte diese Mitteilung. Er habe seinerzeit den Untersuchungsrichter benachrichtigt, dass Montagny nicht verschwunden, sondern in Genua weile und bereit sei, Zeugnis abzulegen. Der Untersuchungsrichter habe hiervon aber keinerlei Gebrauch gemacht. Unter diesen Umständen würde es eine Verletzung der strafprozessualen Gepflogenheiten sein, wenn der Staatsanwalt nicht auf alles, was Montagny betrifft, Verzicht leisten wollte. Über die Frage, ob Montagny, der sich jetzt in Paris befinden soll, als Zeuge zu laden sei, entspann sich eine längere Erörterung zwischen dem Oberstaatsanwalt und den Verteidigern. Von Kaiser erklärte sehr lebhaft, dass er das dringendste Interesse an der Vernehmung des Montagny habe, denn er müsse beweisen können, dass die Behauptung unwahr sei, wonach er den Montagny mit Geld versehen und aus Berlin spediert habe. Oberstaatsanwalt: Wie viel Gehalt hatte der Zeuge Meier bei Herrn von Kröcher? Zeuge: 125 Mark monatlich und 90 Mark für Verpflegung. Oberstaatsanwalt: Aufgrund welcher Zeugnisse sind Sie durch den Angeklagten von Kröcher engagiert worden? Zeuge: Ich war zuletzt bei dem Markgrafen Alfons Pallavicini in Wien Kammerdiener und bin vor dem mit verschiedenen vornehmen Herren auf Reisen gewesen. Vorsitzender: Sie haben bei dem Herrn Kriminalkommissar von Manteuffel gesagt, Montagny habe zu Ihnen geäußert, er habe den Wolf schon längere Zeit als Gauner durchschaut und bedauere, dass die Herren mit solchem Manne spielen. Zeuge: Einen solchen scharfen Ausdruck hat Montagny nicht gebraucht, er hat sich nur abfällig über Wolf geäußert. Oberstaatsanwalt: Hat Herr von Kröcher nicht besonderen Aufwand in Bezug auf seine Kleidung getrieben? Zeuge: Das habe ich nicht gefunden. Oberstaatsanwalt: Nach den vorliegenden Rechnungen hat von Kröcher in den beiden Jahren 1897-98 4.000 Mark für Garderobe ausgegeben, das macht pro Jahr 2.000 Mark. Von Kröcher: Damit ist doch nicht gesagt, dass diese Ausgaben jedes Jahr wiederkehren würden. Man muss doch bedenken, dass ich mich nach dem Austritt aus dem aktiven Dienst gänzlich neu für das Zivil equipieren musste. Vorsitzender: Macht der betreffende Schneider etwa auch Damenkleider und sind da vielleicht Kleider für die Lona mit bei? Angeklagter: Nicht ein Pfennig. Dem Zeugen Meier wurde dann noch die Aussage vorgehalten, die er früher vor dem Kommissar von Manteuffel gemacht hatte. Er behauptete mit Entschiedenheit, dass Einzelnes, was in dem betreffenden Protokoll stehe, nicht in dieser Art oder überhaupt nicht von ihm gesagt worden sei. Fuhr Herr Siegfried Schatz. Der Angeklagte von Schachtmeier habe sich mit einem Kapital von 18.000 Mark an seinem Fuhrgeschäft beteiligt. Ein anderer Zeuge bestätigte die Behauptung des Angeklagten von Schachtmeier, dass er mit großem Glück an der Börse spekuliert und große Einnahmen dadurch gehabt habe. Fräulein Marie Ulrich. Sie sei seit 1895 die Hausgenossin des Angeklagten von Schachtmeier gewesen, dieser habe mit ihr die Wohnung geteilt und mit ihr zusammen gewirtschaftet. Sie habe 150 Mark Wirtschaftsgeld erhalten. Das bei ihnen tätige Dienstmädchen habe sie nicht für ganz geistesklar gehalten. Es habe beispielsweise beim Stiefelputzen immer gelacht. Herr von Kaiser und Herr von Kröcher seien einmal zusammen bei von Schachtmeier gewesen und haben Roulette gespielt. Herr von Kröcher sei öfter mit von Schachtmeier zusammen gewesen. Richtig sei es, dass von Schachtmeier öfter mit ihr in hocheleganter Equipage ausgefahren sei. Das erkläre sich aber daher, dass ihm eine solche aus seinem Fuhrgeschäft zur Verfügung stand. Sie kannte auch Herrn Wolf, könne aber nicht sagen, wer mit diesem besonders verkehrte. Namentlich nicht, ob der Prinz von Thurn und Taxis mit Herrn Wolf eng verkehrte und Arm in Arm mit ihm gegangen sei. Oberstaatsanwalt, Sie haben früher gesagt, dass Herr von Kröcher häufig bei Herrn von Schachtmeier war. Haben Sie da gehört, dass die Herren über Spielangelegenheiten konferierten? Zeugin, darüber kann ich nichts sagen. Oberstaatsanwalt, hat die Zeugin nicht einmal bei Gelegenheit eines Balles bei dem Fräulein Lona Kussinger einen sehr kostbaren Fächer bemerkt, den diese von Herrn von Kröcher erhalten hatte? Wie teuer sollte der Fächer sein? Zeugin, Herr von Kröcher sagte damals etwa 300 Mark. Vorsitzender, aufgrund eines anonymen Schreibens frage ich die Angeklagten von Kaiser und von Kröcher, kennen Sie eine Valerie Schäfer oder eine Dörte Eckhardt oder haben Sie bei der zurückgelassenen Gattin des ollenehrlichen Seemann hannoverschen Andenkens verkehrt? Beide Angeklagten bestritten entschieden alle diese Andeutungen des anonymen Schreibens. Justizrat Dr. Sellow hielt eine Verladung der Frau Seemann und des Herrn Eichler für notwendig, wenn auf solches anonymes Geschreibsel überhaupt etwas gegeben werden sollte. Die nächste Zeugin war das Dienstmädchen Anna Bayer, über deren Geisteszustand Bedenken obwalteten. Sie hatte seinerzeit bei dem Angeklagten von Schachtmeier bzw. dem Fräulein Ulrich gedient. Sie behauptete, sie habe mehrfach Ohrfeigen erhalten. Eines Tages habe sie gehört, dass von Schachtmeier das Fräulein Ulrich schlug, und da habe sie sich furchtbar erschrocken und sei davongelaufen. Sie habe die Angeklagten von Kröcher und von Kaiser öfter bei von Schachtmeier gesehen, sie spielten Roulette. Auch ein älterer Herr sei öfter bei von Schachtmeier gewesen. Die Zeugin begleitete ihre Aussagen wiederholt mit einem eigentümlichen Lachen. Der Oberstaatsanwalt verzichtete auf eine Vereidigung der Zeugin, da er Bedenken bezüglich ihres Geisteszustandes habe. Der Gerichtshof beschloss, die Zeugin nicht zu vereidigen, da sie sich über die Tragweite ihrer Aussage nicht klar sein dürfte. Ende von Abschnitt 67. Aufgenommen von Ricarda Detmold.